Tumult im Unterhaus schon wieder. Diesmal geht es um das Gesetz der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper. Es ist nach Mitternacht. Gerade haben 313 Abgeordnete Ja dazu gesagt und 312 Nein. Mit nur einer Stimme Mehrheit beschließt das Parlament etwas so nie Dagewesenes. Eine einfache Abgeordnete zwingt die Regierung in die Knie. Mit diesem Gesetz kann das Unterhaus die Regierung zwingen, eine Brexit-Verschiebung in Brüssel zu beantragen. Wie lange? Auch das entscheidet ab jetzt das Parlament und nicht mehr die Premierministerin. Die Brexiteers sind außer sich. Der Tory Marc François. The public won't be impressed by this. Forgive them, Father, for they know not what they do. Nicht auf Gott, sondern aufs Oberhaus setzen die Hardliner jetzt. Das muss das Gesetz noch absegnen. Reine Formsache eigentlich, aber die Lords könnten ja filibustern, das Gesetz in Grund und Boden beraten, bis die Zeit darüber hinweggegangen ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch bei den Brexiteers. In Downing Street setzt die Premierministerin ihre Hoffnungen derweil weiter auf Labour. Seit heute früh berät Theresa May wieder mit Jeremy Corbyn. Nach dem ersten Treffen gestern gaben sich beide Seiten skeptisch. Nützlich, aber ergebnislos fand der Labour-Chef die Beratungen. Theresa May habe nichts angeboten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Labour fordert einen weichen Brexit mit Zollunion und Zugang zum Binnenmarkt. Außerdem ein zweites Referendum. Und im May-Lager stellen sie die Ampeln allmählich von Rot auf Gelb. Generalstaatsanwalt Jeffrey Cox gestern in der BBC. Ich möchte keine Zollunion, das betone ich. Aber wenn ich mich zwischen dem Austritt und einer Zollunion entscheiden muss, dann werde ich immer den Austritt wählen. Wenn wir erst einmal draußen sind, sind wir draußen. Der Austritt hat oberste Priorität. Once we are out, we are out. Leaving is the priority. Die Zollunion, der im Moment wahrscheinlichste Deal zwischen May und Corbyn. Schwieriger ist die Sache mit dem zweiten Referendum. Für die Premierministerin ist es ein rotes Tuch. Kaum vorstellbar, dass sie in diesem Punkt nachgibt. Oder etwa doch? Mays Schatzkanzler Philip Hammond denkt in einem Interview das Undenkbare. The confirmatory referendum idea. Many people will disagree with it. Viele sind gegen das zweite Referendum. Ich bin nicht sicher, ob es im Parlament eine Mehrheit gäbe, aber es ist ein total glaubwürdiger Vorschlag, der eine Prüfung im Parlament verdient. Was Hammond da sagt, setzt die Opposition im Moment stärker unter Druck als die Regierung. Die Sache liegt nämlich so. Die Basis bei Labour will das Referendum, der Parteichef will es nicht. Die eigenen Leute misstrauen Corbyn. Sie fürchten, dass er das Referendum ganz schnell unter den Verhandlungstisch in Downing Street fallen lässt. Erste Friktionen bei Labour sind zu besichtigen und die Frage taucht auf, ob Theresa May genau das beabsichtigt mit ihrem Gesprächsangebot, Labour anzustecken mit dem Spalterischen am Brexit, das ihre eigene Partei längst zersetzt hat. Ja, wahrscheinlich will die Tory-Chefin das. Das Taktieren höret nimmer auf im Brexit-Chaos, während die Uhr immer lauter tickt.